Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Weltumsegler auf den Spuren Magellans von Maja Niesen. August 1519. An einem Sommertag mit strahlend blauem Himmel werden von der Reede des spanischen Städtchens Sevilla 5 eher behäbige, schon etwas betagte Schiffe zu Wasser gelassen. Auf ein Kommando ziehen die Matrosen die Besansegel hoch. Wind fährt hinein. Salven aus den Kanonengeschützen werden an Bord abgefeuert. Die große Fahrt beginnt. Doch nur ein einziger Mann an Bord weiß, welchen Kurs die kleine Flotte segeln wird. Sein Name? Fernando Magellan, der portugiesische Generalkapitän der spanischen Flotte. Die Mannschaft weiß so gut wie nichts über die bevorstehende Unternehmung. Nur, dass die Reise sehr lang dauern wird. Dass unermesslicher Reichtum auf sie wartet, sollten sie ihr Ziel erreichen. Und dass es ein nie dagewesenes Abenteuer werden wird. Genau das, wonach der junge Italiener Antonio Pigafetta sucht. Un'avventura grandissima. Deshalb hat er angeheuert. Generalkapitän Fernando Magallanes hatte beschlossen, eine lange Schifffahrt auf einem Meer zu unternehmen, das von wütenden Stürmen beherrscht wird, und nach Eilanden zu suchen, auf welchen Menschenfresser leben und Tiere hausen, denen keiner gewachsen ist, weil sie fast so groß wie Schiffe sind. Generalkapitän Magellan ist ein dunkler, kleiner, schweigsamer Mann mit buschigen schwarzen Augenbrauen und einem eindrucksvollen schwarzen Vollbart. Er zieht das linke Bein nach, eine alte Kriegsverletzung. Vom Kiel bis zur Mastspitze hat er die alten Galeonen überholen lassen. Jede einzelne Planke wurde sorgfältig auf Fäulnis und Wurmstichigkeit abgeklopft. Wo nötig, wurde das Gebälk ausgebessert. Das Holz wurde mit Pech und Bastfasern versiegelt. Kalfater nennt man diesen Vorgang. Jeder Gegenstand an Bord ist sauber, das Deck gescheuert, alles hat seine Ordnung. Die Metallteile und die 8 kleinkalibrigen Kanonen glänzen in der Sonne. Alle Taue sind erneuert worden, die Segelstangen mit niegelnagelneuem Leder von Ochsenhäuten eingefasst. Und zu guter Letzt die Segel mit dem Kreuz des spanischen Schutzheiligen San Iago frisch bemalt worden. In Name del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen. In den Lagerräumen unter Deck befinden sich die Vorräte für die 237 Menschen an Bord. Darunter 21.383 Pfund Zwieback, 5.712 Pfund eingepökeltes Schweinefleisch, 200 Fässer Sardinen, 5.402 Pfund Honig, Mehl, Linsen, Bohnen und Reis sowie 984 Käseräder. Als lebendige Essensvorräte wurden 7 Kühe an Bord getrieben. Genug Essen für 2 Jahre. Niemand kann sagen, ob das Essen wirklich reicht. Denn niemand weiß, wie lang die Reise dauern wird. Gut möglich, dass die Mannschaft eines Tages heißhungrig Jagd auf die schmierigen Ratten machen wird, die durch die Vorräte an Deck gelockt wurden. Gut möglich, dass sie die ekligen Viecher eines bitteren Tages samt ihren langen Schwänzen zum Frühstück essen werden. Magellan hat vor der Reise sein Testament gemacht. Er weiß nur zu genau, dass die Fahrt ins Ungewisse geht. Der Portugiese will einen westlichen Seeweg zu den legendären Gewürzinseln finden, die im Pazifischen Ozean liegen, den Molukken. Gelingt ihm das, dann wäre ihm von Spanien über den Atlantischen Ozean, um Südamerika herum, durch den Pazifik zu den Molukken, dann weiter durch den Indischen Ozean um das Kap der Guten Hoffnung herum, nordwärts entlang der Westküste Afrikas, zurück bis nach Spanien, die erste Weltumsegelung der Geschichte geglückt. Dann hätte man auch endlich den praktischen Beweis dafür, was Sterngucker wie Kopernikus schon lange behaupteten. Nicht die Erde, die Sonne ist der Mittelpunkt des Weltalls. Und die Erde ist keine Scheibe, Sie ist eine Kugel. Aber eigentlich geht es bei dieser ersten Weltumsegelung der Geschichte nicht um diese spektakulären neuen Erkenntnisse. Es geht in erster Linie um das ganz große Geld. Nur deshalb wird die Unternehmung Magellans von Kaiser Karl V., der die Macht über Spanien hat, großzügig unterstützt. Der Kaiser hofft, dass Magellan ihm pralle Gewinne bringen wird, dass er 10.000-fach und mehr zurückbekommt, was er in den Portugiesen investiert hat. Wer es schafft, sich über den Seeweg Zugang zu den Molukkeninseln zu verschaffen, der hält die Welt in Händen. Das ist im Mittelalter allen klar. Gewürze sind der Handelsartikel, mit dem sich in Europa die größten, ja geradezu schwindelerregende Gewinne erzielen lassen. Pfeffer zum Beispiel wird Korn um Korn abgezählt. Derselbe Pfeffer, der heute in jedem Haushalt rumsteht. Im Gewicht ist er fast so viel wert wie Silber. Ein unermesslich reicher Mann wird daher als reicher Pfeffersack bezeichnet. Gewürznelken, Zimt oder Kampfer werden auf den feinsten Wagen abgewogen. Dabei werden Fenster und Türen geschlossen, damit nur keines der wertvollen Körnchen davonweht. In ganz Europa begehren die Menschen heiß und innig Spezereien aus fernen, exotischen, geheimnisvollen Ländern. Sie sind bereit, für Gewürze ein Vermögen zu zahlen. Auch die Kirche macht die Gewürzhändler reich. In Abertausenden von Kirchen wird Sonntag für Sonntag Weihrauch benötigt. Und nicht ein Körnchen davon wächst in Europa. Bislang ist der gesamte Gewürzhandel voll und ganz unter der Kontrolle von arabischen Händlern, die sich daran dumm und dusselig verdienen. Sie wickeln den gewinnbringenden Handel über Land und über den östlichen Seeweg, also über das arabische Meer und durch den Indischen Ozean ab. Diese Handelswege verteidigen sie mit Waffengewalt. Dieser Zugang ist also für die Europäer versperrt. Wenn es Magellan jedoch gelänge, für die spanische Krone einen westlichen Seeweg zu den Molukkeninseln zu finden, also von Spanien aus quer über den Atlantik Richtung Amerika segelnd, dann wäre der spanische Herrscher durch den Gewinn aus dem Gewürzhandel der reichste und mächtigste Regent der Welt. Erste Station auf Magellans Reise zu den Molukken sind die Kanarischen Inseln. Die Flotte geht auf Teneriffa an Land und ergänzt ihre Vorräte. Keine besonderen Vorkommnisse bis dahin. Die Stimmung ist gut. Auf der Fahrt zu den Kapverdischen Inseln geraten sie dann erstmals in schwere Unwetter. Pigafetta findet sich endlich in dem Abenteuer wieder, nach dem er gesucht hat. Die Mannschaft war nun nicht mehr vergnügt und viele sprachen offen aus, dass sie lieber umkehren wollten. An heiteren, ruhigen Tagen kreisten große Fische um unsere Schiffe. Diese Fische besitzen mehrere Reihen spitzer, furchterregender Zähne. Und wenn ein Mensch das Unglück hat, von ihnen im Meer gefunden zu werden, so wird er auf der Stelle aufgefressen. Haifische, Stürme. Aber auch an Bord braut sich etwas zusammen, was eines Tages Unheil bringen könnte. Pigafetta beobachtet, dass die Kapitäne der Flotte nur widerwillig den Befehlen Magellans gehorchen. Die Kapitäne, die ihn begleiten sollten, verfolgten ihn mit Hass. Der Grund ist mir unbekannt, aber ich vermute, dass sie ihn hassten, weil er in Portugal das Licht der Welt erblickt hatte und sie Spanier waren. Warum führt ein Portugiese eine spanische Flotte an? Nun, zu dieser Zeit ist Portugal eine überaus erfolgreiche Seefahrernation. Die Portugiesen haben mit ihren wendigen Karavellen mehr Entdeckungen zustande gebracht als irgendeine andere Nation. In ihren Geheimarchiven lagern exakte Seekarten über Gegenden, zu denen kein anderes europäisches Schiff jemals vordringen konnte. Damit dieses Wissen nicht von anderen Ländern genutzt werden kann, ist es strengstens untersagt, die Karten zu kopieren. Selbst die Logbücher und die Aufzeichnungen der Kapitäne sperrt man in Portugal in Tresore. Magellan hatte als portugiesischer Kapitän Zugang zu den Geheimarchiven. So stieß er nach wochenlangem Stöbern durch Zufall auf eine alte Karte. eine Karte von Martin Beheim, dem längst verstorbenen Hofkartografen des portugiesischen Königs. Auf der Karte ist ein Durchgang vom Atlantischen Ozean zu einem anderen großen Meer verzeichnet. In Südamerika, im Bereich des 40. Breitengrades. Magellan erkannte den unermesslichen Wert der Karte auf den ersten Blick. Dieses Dokument würde ihn, Magellan und seinen König reich machen. Diese Karte wird ihn zu den Gewürzinseln bringen. Magellan ersucht sofort um eine Audienz beim portugiesischen König. Es gibt eine Verbindung zwischen den beiden Ozeanen. Ich weiß es. Ich kenne den Ort und die Stelle. Gebt mir eine Flotte und ich werde die Durchfahrt euch weisen und von Osten nach Westen steuernd die ganze Erde umrunden. Der portugiesische König schenkt Magellan keinerlei Beachtung. Der verstorbene Hofkartograf, der die Karte angefertigt hat, ist schließlich selbst nie zur See gefahren. Die Karte ist daher völlig wertlos. Ersuchen abgelehnt. Aber Magellan glaubt an seine Karte. Er weiß, dass der Hofkartograf zuhören konnte wie kein Zweiter. Dass er einen sicheren Instinkt dafür hatte, ob ihm ein Kapitän etwas Wichtiges, Neues mitteilte oder nur Seemannsgarn spann. Diese Karte wird die Welt verändern und alle Machtverhältnisse neu ordnen. Magellan hat da keine Zweifel. Wenn man ihn in seiner Heimat, in Portugal, nicht will, dann sucht er eben woanders sein Glück. Magellan bietet seine Dienste dem spanischen König an. Wegen der Aussicht auf den Reichtum durch den Gewürzhandel ist der spanische Monarch sofort Feuer und Flamme und rüstet Magellan eine Flotte aus. So kommt es, dass der portugiesische Kapitän Magellan eine spanische Flotte befehligt. Die stolzen spanischen Kapitäne mögen den schweigsamen, spröden Ausländer nicht. Und nicht nur, weil er Ausländer ist. Magellan ist in Kriegen, die Portugal in Indien und Afrika ausgefochten hat, durch Verantwortungsbewusstsein und durch großen persönlichen Mut aufgefallen. Diplomatie und Geschmeidigkeit gehören dagegen nicht zu seinen Eigenschaften. Er ist keiner, der anderen schönredet. Das liegt ihm einfach nicht. Eine gewisse Kälte geht von ihm aus. Magellan erklärt den spanischen Kapitänen zu keinem Zeitpunkt, was er vorhat, sondern erteilt nur kurz und knapp seine Befehle. Ihre Meinung, und sie sind allesamt erfahrene, gestandene Seefahrer, ist nicht gefragt. Das gefällt den stolzen Spaniern ganz und gar nicht. Aber als einer von ihnen aufbegehrt, lässt Magellan ihn gleich in Ketten legen und verschafft sich so Achtung. Da halten die anderen zähneknirschend still. Nach 11 Wochen auf hoher See fahren sie in die Bucht von Rio de Janeiro ein. Die Seemänner glauben sich im Paradies. Pigafetta ist beeindruckt. Männer und Frauen sind wohlgestaltet und gehen nackt einher. Bisweilen essen sie Menschenfleisch, aber nur das ihrer Feinde. Die Eingeborenen sind nicht schwarz, sondern olivenfarbig. Männer sowohl als auch Frauen tätowieren Körper und Gesicht auf seltsame und mannigfache Weise. Die brasilianischen Frauen machen auf Pigafetta allesamt einen sehr ehrbaren Eindruck. Die Frauen würden ihren Männern nicht untreu werden. Sie sind so tugendhaft, dass sie sich nicht umarmen lassen, bevor die Sonne gesunken ist. Pigafetta tauscht einen kleinen Spiegel gegen 10 bunte, kreischende Papageien, genießt die exotischen Früchte, wie zum Beispiel eine dem Tannenzapfen ähnliche Frucht von süßem, vortrefflichem Geschmack. Wir würden sie heute Ananas nennen, und staunt über die fremden Sitten und Gebräuche. Zum Schlafen haben sie baumwollene Netze, deren beiden Enden an 2 dicken Balken befestigt sind. Nur ungern nimmt die Mannschaft nach 13 Tagen von den traumhaften weißen Stränden Abschied. Die 5 Schiffe suchen nun entlang der brasilianischen Küste, nach der Durchfahrt zu dem unbekannten Ozean. Ein mühsames Unterfangen. Jede größere Bucht wird untersucht, mit Senkblei die Tiefe ermittelt. Jeder Fluss, der nach Westen fließt, könnte der Zugang sein, der auf direktem Weg zu den Gewürzinseln führt. Jeden Einzelnen lässt Magellan auskundschaften. Je näher sie dem 40. Breitengrad kommen, desto mehr wächst bei Magellan die Spannung. Hier, so sagt seine Karte aus den Geheimarchiven des portugiesischen Königs, muss sich die Durchfahrt befinden. Hier, ganz in der Nähe. Dann glaubt er sich am Ziel. Mit dem Rio de la Plata fluten gewaltige Wassermassen nach Westen. 15 Tage lang untersucht er voller Hoffnung den breiten Fluss. Das ist der entscheidende Wasserweg. Er muss es sein. Als sich das als falsch herausstellt und der Fluss einfach nur ein Fluss ist und im Landesinneren versickert, ist das für Magellan ein schwerer Schlag. Ist er einem Irrtum aufgesessen? Muss er sich ein Großmaul schimpfen lassen? War seine Karte tatsächlich wertlos? Was für eine Schmach! Soll er jetzt umkehren oder doch weiterfahren? Vielleicht ist die Durchfahrt weiter südlich. Magellan behält seine Gedanken für sich. Er wird nur immer noch schweigsamer, gibt jeden Abend kurz angebunden seine Befehle und behandelt die Kapitäne weiterhin, als wären sie unmündige Kinder. Er ringt sich in einem einsamen, inneren Kampf dazu durch, die Suche nicht aufzugeben und nach Spanien zurückzukehren, sondern noch weiter südlich zu fahren, um dort nach der Durchfahrt, in der Hoffnung, sie existiert wirklich, zu suchen. Und das zieht bestimmte Konsequenzen nach sich, die die ganze Mannschaft mittragen muss. Nach Süden segeln heißt, sie segeln geradewegs in die Kälte. Das Wetter wird immer unwirtlicher. Die Mannschaft friert erbärmlich. Die eisigen Stürme gehen ihnen durch Mark und Bein. Keiner hat wirklich geeignete Kleidung dabei, um sich vor der Kälte zu schützen. Die Männer fangen an zu murren. Sie wollen nach Hause. Schimpfen auf den Mann, der ihnen das Ganze eingebrockt hat. Noch nie in der Geschichte der Menschheit hat es europäische Seefahrer in diese schreckliche, eisige Gegend verschlagen. Weg hier. So schnell wie möglich weg. Doch Magellan hat andere Pläne. Er befiehlt plötzlich und für alle unerwartet, in der Bucht von San Julian vor Anker zu gehen, um dort zu überwintern. Monatelang werden sie in dieser abgelegenen, unbesiedelten, eisigen Ödnis ausharren müssen. Eine grauenvolle Aussicht. Und dann verkürzt der Generalkapitän auch noch die Lebensmittelrationen. Eine vernünftige Entscheidung. Aber damit ist für Magellans Männer nach 9 Monaten Schiffsreise das Maß endgültig voll. Es schlägt die Stunde der vom ersten Tag an unzufriedenen spanischen Kapitäne. Die Mannschaft wissen sie hinter sich. Nur der Kapitän der San Antonio hält unverbrüchlich zu Magellan. Der Kapitän der San Antonio ist Magellans Vetter. Am 2. April 1520, gegen Mitternacht, legt ein offenes Beiboot mit 30 bewaffneten Männern an der San Antonio an. Die Meuterer schleichen an Bord und überfallen Magellans Vetter, Kapitän Alvaro de Mequita, im Schlaf. Sie legen ihn in Ketten und sperren ihn in die Schreibstube. Durch den Lärm wachen die Matrosen der San Antonio auf. Was soll das? Was soll das? Fragt einer empört. Da sticht man ihm einen Dolch ins Herz. Alle Matrosen portugiesischer Herkunft werden gefesselt. Damit die übrigen Matrosen sich auf die Seite der Meuterer schlagen, öffnet man die Vorratskammern und die Mannschaft darf sich zum ersten Mal seit Wochen satt essen. Auch der Wein fließt in Strömen. Die Meuterer lassen den spanischen Kapitän Juan Sebastian del Cano auf der San Antonio zurück. Dann rudern sie im Schutz der Nacht wieder zu ihren Schiffen. Als Magellan am nächsten Tag Matrosen von der San Antonio anfordert, damit sie an Land Holz und Wasser holen, und man ihm den Befehl verweigert, weiß er natürlich sofort, was los ist. Die San Antonio befindet sich in den Händen von Meuterern. Die Victoria ebenfalls. Und auch die Concepción. Nur die Santiago, versichert Magellan, sich neutral zu verhalten. Was tun? Magellan kann nicht allein weiter segeln. Er braucht dazu alle Schiffe. In dieser brenzligen Situation stellt Magellan sein überragendes strategisches Talent unter Beweis. Die Stimmung in der kleinen Bucht ist bis aufs Äußerste gespannt. Die Meuterer erwarten Magellans Angriff auf die San Antonio. Aber nichts passiert. Stundenlang nichts. Gar nichts. Schließlich rudert ein klitzekleines Beiboot mit 6 Matrosen von Magellans Schiff, der Trinidad, nicht etwa zu Antonio rüber, sondern nach links, zur Victoria. Wir haben eine Botschaft von Magellan für den Kapitän. Wir würden gerne an Bord kommen. An Bord sind 60 bewaffnete Männer. Den 6 Hanseln im Beiboot wird eine Strickleiter heruntergelassen. Magellans Gefolgsleute klettern an Bord und übergeben dem rebellischen Kapitän Magellans Brief. Und damit rechnet wirklich keiner an Bord, hat einer von ihnen, Magellans Waffenmeister Gomez de Espinosa, plötzlich einen Dolch in der Hand und während der Kapitän noch den Brief liest, trennt der Waffenmeister ihm mit einem Hieb die Kehle durch. Die Mannschaft starrt entsetzt auf die Leiche ihres Kapitäns und schon stürmen weitere Männer Magellans die Victoria. Keiner hat ihr Kommen bemerkt. Im Handumdrehen haben sie die überraschten Meuterer schachmatt gesetzt und übernehmen das Kommando über die Victoria. Mit diesem Schiff, der Victoria, mit seinem eigenen Schiff, der Trinidad und mit der Santiago, versperrt Magellan die Ausfahrt aus der Bucht. Das alles geht so schnell, dass den Meuterern auf den beiden verbleibenden Schiffen Hören und Sehen vergeht. Die beiden rebellischen Kapitäne rufen ihre Leute verzweifelt zum Kampf auf. Aber die Männer spielen nicht mehr mit. Sie erkennen, dass sie keine Chance gegen Magellans Übermacht haben und ergeben sich. Ihre Kapitäne liefern sie aus. Schaudernd erinnert sich der junge Pigafetta, welches Schicksal sie erlitten. Der Generalkapitän selbst sprach die Urteile. Juan de Cartagena wurde vor aller Augen gevierteilt, nachdem ihm die Gnade einer letzten Beichte erwiesen worden war. Luis de Mendoza entkam nur deshalb demselben Ende, weil er trotz seiner Fesseln zu flüchten versuchte und bei diesem Fluchtversuch erstochen wurde. In Name del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen. Fernando Magellan behielt in dieser brenzligen Situation einen klaren Kopf. Trotz Hunger und Entbehrung, trotz aller Widrigkeiten, hat er sein Ziel nicht aufgegeben, die Durchfahrt zu dem unbekannten Meer zu finden, die nur auf einer einzigen Karte verzeichnet war. Harte Arbeit, wenig Schlaf, Hunger und große Entbehrungen. Das muss man auch heute noch aushalten können, wenn man die Welt umsegeln will, erklärt mir der Weltumsegler Rollo Gebhardt. Rollo Gebhardt ist 3-mal um die ganze Welt gesegelt. 2-mal davon Mutterseelen allein, in Booten, die nur etwas länger als 5 Meter waren. Mit Nussschalen also. Mittlerweile hat er über 250.000 Kilometer auf den 7 Weltmeeren zurückgelegt. Ich treffe ihn in seinem gemütlichen, von hohen Bäumen umgebenen Haus am Tegernsee, wo er mit seiner wunderschönen Frau Angelika lebt. Wir sitzen in seiner Wohnküche, in der zu jeder vollen Stunde die Uhr schlägt. Am Ende des Interviews hat die Uhr viele Male geschlagen und ich habe rote Ohren. Was dieser Mann im Laufe seines Lebens erlebt hat, passt locker in 3 oder 4 Leben. Rollo Gebhardt ist ganz anders, als man sich einen Seebär vorstellt. Er ist schlank und eher feingliedrig. Ein Mann der leisen Töne, ein nachdenklicher, bescheidener Mensch. Noch heute, mit 85 Jahren, erinnert sich Rollo Gebhardt an die Träume seiner Kindheit. Mein Traum war natürlich mal Kapitän von einem schönen großen Passagierschiff zu sein. Und dann eine gute Mannschaft zu haben und dieses Schiff zu befehligen und damit über die Meere zu fahren. Doch dann zerstört der Krieg alle seine Pläne. Rollo Gebhardt muss als einfacher Soldat im Zweiten Weltkrieg den Russlandfeldzug mitmachen. Eine entbehrungsreiche Zeit. Die harten russischen Winter habe ich mitgemacht mit minus 50 Grad, wo man nicht einmal mehr eine Scheibe Brot abschneiden konnte, weil alles gefroren war. Ich war an Belastungen, auch unvorhergesehene Belastungen, war ich durchaus gewöhnt und es gab nichts, was ich nicht ausgehalten hätte, sonst säße ich heute nicht mehr hier. Wie kam es denn, dass er Weltumsegler wurde? Denn das liegt für einen, der in Dresden zur Schule ging und den es nach dem Krieg nach Bayern verschlug, nicht gerade auf der Hand. Das ist ein so wahnsinniges Unternehmen, dass es schon besondere Lebensumstände braucht, um einen Menschen dahin, ich möchte schon sagen, zu treiben, dass er das auf sich nimmt. Besondere Lebensumstände. Bei Rollo Gebhardt war es eine lange Kette von Unglücken. Die im Krieg verlorene Jugend, der Tod seines Vaters, die Hungerjahre nach dem Krieg. Und als er denkt, alles wird doch noch gut, als er gerade dabei ist, eine Familie zu gründen, da stirbt seine erste Frau. Gerade mal um die 30 Jahre ist er da alt und hält es an Land nur noch schlecht aus, weil dort alles an sie erinnert. In dieser schlimmen Situation kommt ihm sein alter Kindheitstraum wieder in den Sinn. Er kauft sich auf einer Werft am Starnberger See ein Boot. Ein kleines, bescheidenes, für mehr reicht sein Geld nicht. Ohne jegliche Anleitung setzt er sich hinein und segelt los. Damit beginnt ein neuer Abschnitt in Rollo Gebhardts Leben. Erste Fahrten unternimmt er ins Mittelmeer. Später segelt er dann durchs Rote Meer. Er ist der Erste, der solch ein kleines Segelboot als Alleinsegler durchs Rote Meer steuert. Weder im Alleinsegeln noch in den Seegebieten, in die ich dann kam, hatte ich irgendeine Ahnung. Ich hatte ja noch nie in meinem Leben ein Riff gesehen. Aber er hat keine Angst davor, Erfahrungen zu machen. Keine Angst, dafür auch Lehrgeld zu zahlen. Jedes seiner oft nur mit knapper Not bestandenen Abenteuer macht ihm Hunger auf mehr und größere Herausforderungen. Der Atlantik wird nach dem Roten Meer sein nächstes Ziel. Die Leute schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, als sie sehen, mit was für einem Bötchen er sich auf die Fahrt begibt. Nur 30 Tage braucht er, um den Atlantik zu überqueren. Wieder ein Rekord. In New York wird er überschwänglich gefeiert. Er wird in Talkshows eingeladen, um zu erzählen, wie er das geschafft hat und was er auf der Fahrt alles erlebt hat. Zum Beispiel die Geschichte, wie er auf der Fahrt von den Bermuda-Inseln nach New York mitten in der Nacht mit einem Walfisch zusammengestoßen ist. Der Wal muss das Boot übersehen haben. Anders ist es nicht zu erklären, dass das mächtige Tier beim Auftauchen mit voller Wucht mit seinen beiden Kielflossen gegen Rollo Gebhardts Boot, die Solveig 3, kracht. Rollo fällt aus seiner Koje. Erschrocken springt er an Deck. Da taucht das verletzte Tier auch schon direkt neben dem Boot auf. Es ist beängstigend, weil an sich die Begegnung mit einem Tier, was größer ist, nicht nur als ich selbst, sondern auch größer als die Yacht, das ist an sich schon beängstigend. Und ich weiß, das Tier kann jeden Augenblick, wenn es ihm einfällt, das Boot umwerfen. Macht Angst. Nicht nur der Wal, auch das Boot hat bei dem Zusammenstoß etwas abbekommen. Wasser dringt ein. Die letzten 4 Tage, bis er in New York ankommt, muss er Tag und Nacht jede halbe Stunde an die Pumpen, um das Boot schwimmfähig zu halten. Als er dieses Abenteuer bestanden hat, kann ihn nichts mehr aufhalten. Jetzt ist er reif für eine Weltumsegelung. Vor Zusammenstößen mit der Natur ganz anderer Art steht Magellan vor der Küste Südamerikas. In der Bucht von San Julian, wo der Portugiese das Heft wieder in der Hand hält, werden sie von Winterstürmen heimgesucht. Als sie sich etwas legen, schickt Magellan sein beweglichstes Schiff, die Santiago, zum Auskundschaften der Küste südwärts. Sie zerschellt auf den Klippen in der Bucht, in die der Fluss Rio de Santa Cruz mündet, und geht unter. Wie durch ein Wunder kann sich die Mannschaft retten. Weitere 2 Monate gehen sie am Rio de Santa Cruz vor Anker. Der Sturm rüttelt an den Booten. Die Vorräte werden knapp. Düster ist es. kalt. Am 19. Oktober gibt Magellan endlich das Signal zum Aufbruch. Es geht südwärts. 2 Tage später erreichen nunmehr 4 Schiffe eine neue, unbekannte Bucht. Ein Vorgebirge reicht hier bis ans Meer heran. Magellan nennt es Cabo de las 11.000 Virgines, das Gebirge der 11.000 Jungfrauen. Magellan schickt die San Antonio und die Concepción aus, die Bucht zu erforschen. Die Trinidad und die Victoria warten währenddessen am Eingang der Bucht. Die Mannschaft murrt. Keiner hat Lust, hier rumzusuchen. Die Bucht sieht geschlossen aus. Eine einzige Felswand. Hier ist weit und breit keine Wasserstraße. Widerwillig machen sich die Suchschiffe auf den Weg. Plötzlich zieht ein Unwetter auf. In der Nacht überfiel uns ein schrecklicher Sturm, der 36 Stunden dauerte und uns zwang, die Ankertaue zu kappen und die Schiffe der Willkür der Fluten und des Sturmes zu überlassen. Wie gefährlich ein Sturm ist, hängt nicht von der Windstärke ab, sagt Rollo Gebhardt, sondern davon, wie nah die Küste ist. Bei Sturm brauchte ich gar nichts machen. Habe ich alle Segel runtergenommen, habe das Boot treiben lassen. Auf Grund geraten ist ja viel gefährlicher und dadurch gehen auch viel mehr Schiffe verloren als durch Stürme. Eigentlich wird ein Sturm erst dann gefährlich, wenn er einen auf die Küste zutreibt und man dann auf Grund gerät. Sobald es das Wetter zulässt, macht sich Magellan mit der Trinidad und der Victoria auf die Suche nach seinen beiden Schiffen, die die Bucht auskundschaften sollten. Nach 2 Tagen vergeblicher Suche muss er annehmen, dass sie im Sturm gesunken sind. Damit wäre die Reise zu Ende. Der Generalkapitän ist am Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Die meisten seiner Männer tot, über die Hälfte seiner Schiffe verloren, sein Lebenstraum zerplatzt. Magellan weiß, dass man ihm nie wieder eine Flotte anvertrauen wird. Er ist erledigt. Aber dann keimt doch wieder Hoffnung auf. Gegen Mittag sahen wir auf dem Lande Rauchsäulen und daraus schlossen wir, dass sich ein Teil der Mannschaft hatte retten können und uns nun ein Zeichen gab. Während wir noch überlegten, wie wir den Überlebenden zur Hilfe kommen könnten, sahen wir die beiden Schiffe. Sie kamen mit vollen Segeln und wehenden Flaggen auf uns zu und gaben Kanonenschüsse ab. Die Mannschaft ließ ein Freudengeheul. Der Sturm hatte die beiden Schiffe an der zerklüfteten Küste überfallen. Immer weiter hatte sie eine starke Strömung auf die Felsen zugetrieben. Und als sie schon dachten, auf die Felsen geworfen zu werden, da stellten sie fest, dass die massive Felsmauer gar nicht geschlossen war, sondern eine Einfahrt hatte. Als sie hineinfuhren, waren sie vor dem Unwetter in Sicherheit. 3 Tage seien sie auf der Wasserstraße gefahren, berichtet die Mannschaft. Sie enthielte Salzwasser. Kein Süßwasser wie ein Fluss. Es müsse sich um die gesuchte Durchfahrt handeln. Nun sanken wir alle in die Knie und dankten Gott und der Santa Maria. Die Lebensmittel reichen höchstens noch für 3 Monate. Magellan beruft seine Kapitäne zu sich an Bord der Trinidad und berät sich mit ihnen, ob sie weitersegeln sollen oder nicht. Alle, bis auf den Kapitän der San Antonio, sind dafür. Der Kapitän der San Antonio, Esteban Gomez, schlägt dringend vor, lieber nach Spanien zurückzufahren und mit besser ausgerüsteten Schiffen und einer neuen Mannschaft die Durchfahrt zu unternehmen. Magellan erwiderte ihm, dass er durch diese Straße fahren werde, selbst dann, wenn er wüsste, dass er das Leder am Segelwerk der Schiffe verzehren müsste. Durch einen Herold lässt der Generalkapitän der Mannschaft verkünden, dass bei Todesstrafe niemand mehr von Umkehr oder über den Mangel an Lebensmitteln sprechen dürfe. Und dann fährt das ganze Geschwader in die unbekannte Meeresstraße hinein. Weiter segeln oder abbrechen, angesichts vielfältiger Schwierigkeiten und Gefahren. Das ist eine Frage, die sich auch heute jeder stellen muss, der eine Weltumsegelung in Angriff nimmt. Als Rollo Gebhardt seine ersten großen Fahrten beginnt, reicht sein Geld nur für ein 5 Meter langes Segelboot. Es ist offen wie ein Ruderboot. Keine Reling an Bord, die verhindert hätte, dass man bei hohem Seegang über Bord geht. Kein Funkgerät, mit dem man im Notfall Hilfe herbeirufen könnte. Und Rollo Gebhardt hat keine seemännische Ausbildung. So gerät er im Roten Meer, 20 Kilometer vor der Küste Sudans, mitten in der Nacht in einen verheerenden Sturm. Sein Boot kentert. Es schwimmt kieloben auf dem Wasser. Ich weiß noch sehr gut, ich möchte sagen, ich fühle es noch, wie ich aus dem Boot in dem Augenblick der Kenterung rausgeflogen bin, im hohen Bogen, im Wasser drin lag und in dem Augenblick zu mir sagte, so, jetzt hast du es geschafft, jetzt liegst du hier alleine im Meer und hast keine Überlebenschance mehr. Zunächst kann er sein Boot in der pechschwarzen Dunkelheit, die ihn umgibt, gar nicht mehr sehen. Zum Glück ist er noch mit einem Tau, mit dem er sonst den Großbaum und das Segel hält, mit dem Boot verbunden. Damit zieht er sich in hohem Wellengang an das Boot heran. Nach etwa einer Stunde fürchterlicher Plagerei ist es mir gelungen, auf das Boot drauf zu klettern, den Kiel zu packen vom Boot und mich an den Kiel dran zu hängen und mit meinem Körpergewicht, und daran sieht man schon, wie klein und leicht das Boot war, mit meinem Körpergewicht das Boot wieder umzudrehen. Das Boot ist zur Hälfte voll Wasser gelaufen. Stundenlang sitzt Rollo Gebhardt im Nassen. Ich habe dann gewartet, bis der Sturm aufhörte, habe dann einen Eimer gefunden. Das war mein großes Glück, dass ich überhaupt einen Eimer dabei hatte in dem kleinen Boot. Und mit dem Eimer habe ich dann angefangen, das Wasser rauszuschöpfen. Auf dem Weg zum Hafen kentert Rollo Gebhardt dann noch 2 weitere Male. Nur mit knapper Not erreicht er den Hafen. Nass, zu Tode erschöpft, halb verdurstet, abgemagert und so erbarmungslos von der Sonne verbrannt, dass er eitrige Wunden im Gesicht hat. Im Hafen von Port Sudan liegen viele Frachter vor Anker. Rollo Gebhardt hätte die Möglichkeit, die Reise an diesem Punkt abzubrechen und mitsamt seinem Boot zurück nach Italien zu fahren. Von dort ist es bis nach Hause nur ein Katzensprung. Es würde nicht mal viel kosten. Oder du überlegst dir, ob das, was du hoffst noch zu sehen und was du schon gesehen hast, so interessant ist, dass du bereit bist, dein Leben weiterhin aufs Spiel zu setzen. Und das war für mich eine Grundsatzentscheidung, auch natürlich für die späteren Weltumsegelungen. Für Magellan ist die Zeit der Zweifel erst einmal vorbei. Er steuert mit seinen Schiffen durch die Meerenge, die heute seinen Namen trägt, die Magellanstraße. Ein gefährliches Gewässer mit starken Strömungen, unberechenbaren Fallwinden und hohen Wellen. Die Flotte umfährt zahllose Inseln und kommt sich bald vor wie in einem Irrgarten. Sie kommen an eine Stelle, von der 2 Seitenkanäle abgehen. Welchen sollen sie folgen, um den unbekannten Ozean zu erreichen? Magellan schickt die Concepción und die San Antonio voraus, um den südlichen Kanal zu erforschen. Ein gut gerüstetes Beiboot auf Erkundungsfahrt in südwestliche Richtung. Das kleine Boot, das nach Südwesten ruderte, kehrt als erstes zurück. Die Matrosen haben gute Nachricht für den Generalkapitän. Sie johlen und rufen. Mit ihren eigenen Augen haben sie das große Meer gesehen, den Ozean. Und an Magellans Reaktion kann man ersehen, wie schwer für ihn die Führerrolle bis zu diesem Punkt gewesen sein muss. Der Generalkapitän weinte, als er das hörte vor Freude. Damit hatten wir eines der großen Ziele unserer Fahrt erreicht. Mich erfüllt es mit Stolz, unter jenen zu sein, welche diese ruhmreiche und bedeutungsvolle Tat vollbracht haben. Triumph und Niederlage liegen an diesem Tag dicht beieinander. Magellan ist noch im Siegesrausch, wartet ungeduldig auf die Rückkehr der beiden südlich ausgesandten Schiffe, um endlich weiter zu segeln. Aber von der Fahrt auf dem südlichen Kanal kehrt nur die Concepción zurück. Nach Tagen des Wartens und der vergeblichen Suche muss sich Magellan der Tatsache stellen, dass sich die San Antonio mit vollen Segeln aus dem Staub gemacht hat. Ausgerechnet das Schiff, das die meisten Vorräte an Bord hat. Ein ungeheurer, dreister Verrat. Nur noch 3 Schiffe segeln unter Magellans Führung durch die bedeutende Meeresstraße. Am 18. November fahren sie aus der Straße heraus und Magellan kreuzt durch den Pazifischen Ozean. Seinen Namen Pacifico, friedlich, erhält dieses Meer erst von Magellan, der auf seiner gesamten Fahrt durch den Pazifik in keinen einzigen Sturm gerät. Schlimmer aber als jeder Sturm und jedes Unwetter erscheint den Seeleuten der Hunger, den sie auf dem Pazifik erleiden müssen. Sie haben jetzt keine Vorräte mehr übrig, nichts mehr, rein gar nichts. Der Zwieback, den wir aßen, war kein Zwieback mehr, sondern nur noch Staub, der mit Würmern und dem Kot von Mäusen vermischt war und unerträglich stank. Auch das Wasser, das wir zu trinken gezwungen waren, war faulig und übelriechend. Jetzt tritt ein, was Magellan zu Beginn der Fahrt durch die verbindende Straße so leidenschaftlich ausgerufen hatte, dass er durch diese Straße fahren werde, selbst dann, wenn er wüsste, dass er das Leder am Segelwerk der Schiffe verzehren müsste. Um nicht hungers zu sterben, aßen wir das Leder, mit dem die große Rahe zum Schutz der Taue umwickelt war. Diese Lederstücke waren so hart, dass wir sie 4 oder 5 Tage im Meerwasser tauchen mussten, um sie weicher zu machen. Dann brieten wir sie auf Kohlen und würgten sie von Ekel geschüttelt durch die Kehle. Die Mannschaft macht Jagd auf Ratten und Mäuse, an denen so gut wie kein Fleisch mehr dran ist, weil die ja auch nichts zu fressen finden. Die ersten Männer verhungern. Andere sterben an Skorbut, am Mangel an frischem Essen. Magellan lässt die Leichen wenige Augenblicke, nachdem der Tod einsetzt, ins Meer werfen. Er hat Angst, dass seine Leute sonst zu Kannibalen werden. Und diese Sorge ist durchaus berechtigt. Ich sah einen, der mit von Gier erfüllten Augen auf einen soeben verstorbenen Spanier starrte und dabei den Unterkiefer malend hin und her bewegte. Und ich gab mich keinem Zweifel hin, dass dieser Seemann überlegte, welches Stück er aus dem Toten schneiden könnte, um es roh hinunterzuschlingen. Kein Land in Sicht. Schier endlos scheint sich der Ozean auszudehnen. Der Pazifik ist das größte Meer der Erde. Er bedeckt 1/3 der Erdoberfläche. Von Osten nach Westen erstreckt es sich über 20.000 Kilometer. Zu Magellans Zeit gibt es von diesem Meer keinerlei Karten. Woche um Woche, 3 Monate und 20 Tage insgesamt segeln die 3 Schiffe in peinigender Ungewissheit durch die Wasserwüste. Auf der südlichen Halbkugel sind die Sterne beim Navigieren keine große Hilfe. Das Kurshalten ist ein Glücksspiel. Davon kann auch Rollo Gebhardt berichten. Als Alleinsegler musste er sich etwas einfallen lassen, um Kurs halten zu können. Es gab ja noch keine elektronischen Selbststeuerungsanlagen wie heute. Da Rollo Gebhardt nicht 24 Stunden am Stück an der Pinne sitzen konnte, baute er sich aus einfachen Mitteln eine mechanische Selbststeuerungsanlage. So, ich musste improvisieren. Das heißt, letztendlich habe ich mein Boot mit einem kleinen Gummiseil und einer Leine auf Kurs gehalten. Als Rollo mit seinen Weltumsegelungen begann, gab es auch das Global Positioning System, das GPS, noch nicht, mit dem heute Segler satellitengestützt ihre Position exakt bestimmen können. Er war auf dieselben Instrumente angewiesen wie Magellan. Sextant, logarithmische Tafeln, Kompass. Besonders nachts, während sein Boot in voller Geschwindigkeit durch die schwarze Nacht schoss und die Wellen gegen die Bordwand krachten, während er in seiner Kajüte lag und versuchte zu schlafen, weil es ja nun mal ganz ohne Schlaf nicht geht, beschlich Rollo Gebhardt oft der Zweifel, ob er seine Position auch richtig berechnet hatte. Dann kommt natürlich so ein Gedanke, wo fährst du eigentlich hin? Es ist ja nichts zu sehen, was ein Anhaltspunkt wäre, denn was in Schlagern manchmal besungen wird, dass man das mit den Sternen sieht, Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Mit den Sternen sehe ich gar nichts, außer dem Nordstern. Aber daher der Name, gibt es den nicht in den Tropen. Da ist er unterm Horizont verschwunden. Einen Südstern gibt es nicht. Folglich ist also auch mit den Sternen im Pazifik so gut wie nichts anzufangen. Und da beschleicht einem dann schon eine Angst. Zahllose Schwierigkeiten hat Rollo Gebhardt im Laufe seines Seglerlebens überstanden. Schiffbrüche, Stürme, Piratenüberfälle. Dieser Mann ist sozusagen mit allen Wassern der sieben Weltmeere gewaschen. Was die wichtigste Eigenschaft ist, die ein Weltumsegler haben sollte, frage ich ihn. Durchhalten können, wenn's mal schlimm wird. Und nicht die Nerven zu verlieren. Nicht wahr? Magellan hat dieses schier unglaubliche Durchhaltevermögen und auch die eiserne Disziplin, die man haben muss. Er schafft es, diese Eigenschaften mit seiner ungeheuren Willenskraft auf seine hungernde, leidende, von Tod und Sterben umgebene Mannschaft zu übertragen. Wer irgend kann, hält die Fahrt über das endlos scheinende Meer durch. Doch ich bin überzeugt, dass eine solche Fahrt nie wieder unternommen werden wird. Mai in questa vita. Am 6. März 1521 endlich schallt aus dem Mastkorb der Trinidad der erlösende Ruf. Land! Land in Sicht! Nach mehr als 100 Tagen endlich Land. Auch Rollo Gebhardt kennt das Gefühl, wenn man nach Wochen auf offenem Meer endlich wieder Land sichtet. Beim Atlantik war ich 30 Tage unterwegs in die Karibik. Und das Erlebnis nach 30 Tagen Ozean, nur Wasser und Himmel, nur Wellen und Wind. Als ich dann zum ersten Mal diesen dünnen Schimmer sah von der Zielinsel, das war Barbados. Man hat ja das Gefühl, wenn man so lange auf dem Ozean ist, es gibt gar kein Land mehr, nicht? Und jetzt sah ich also da die Küste und die trat dann auch immer deutlicher hervor. Und ich wusste nun endgültig, ja, ich bin richtig. Ich habe das tatsächlich gefunden. Ich habe die richtige Insel angesteuert. Ich meine, 30 Tage lang ohne irgendeine Markierung, die gibt es ja nicht auf See, zu segeln und den jeweiligen Standort nur zu berechnen, selber mit Hilfe von nautischen Tafeln, mit Hilfe des Sextanten und der logarithmischen Tafeln eben, das ist schon ein Erlebnis. Eine herrliche grüne Insel taucht nun auch vor Magellans Mannschaft auf. Hätte die Fahrt noch 2-3 Tage länger gedauert, die Schiffe wären wie Geisterschiffe auf dem Meer herumgeirrt. Nur noch Tote an Bord. So aber winken freundliche Einwohner den bis auf die Knochen abgemagerten Seeleuten zu. Die Insulaner sind wohlgenährt. Dass wir sie besuchten, versetzte sie in großes Erstaunen. Daraus schlossen wir, dass sie, bevor sie uns gesehen hatten, der Meinung waren, sie seien die einzigen Menschen auf der Erde. Hier gibt es Nahrung und frisches Wasser. Endlich. In Windeseile kommen die Inselbewohner in ihren Kanus herangeschossen und klettern an Bord. Die Frauen sind erfreulich anzusehen, von schönem Wuchs. Ihre Haare sind sehr lang, oft so lang, dass sie ihnen bis zu den Knien reichen. Alle salben sich die Haare und den ganzen Körper ein mit Kokosöl. Aber anstatt den völlig entkräfteten Männern Lebensmittel zu bringen, nehmen die Inselbewohner singend und gut gelaunt alles mit, was an Bord nicht nied- und nagelfest ist. Die Inselbewohner haben überhaupt nicht das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Nicht die Bohne. Sie kennen das Wort Eigentum gar nicht. Und würden sich sehr wundern, wenn sie erführen, dass etwas einem allein gehören soll. Bei ihnen auf der Insel gehört alles allen. Diese andere Art zu denken, Kann aber auch bedeuten, dass sie ohne darin etwas Besonderes zu sehen, einem völlig Fremden Dinge schenken, an denen es ihm zu mangeln scheint. Solche Erfahrungen machte Rollo Gebhardt häufig. Ich habe das Erlebnis gehabt, wie gut und hilfsbereit diese Menschen sind. Der Hafen von Tahiti ist so flach, dass man mit dem Boot nicht ganz bis an die Ufermauer ran kann. Jede Yacht hat ja ihr Beiboot, muss man also mit dem Beiboot rüber. Und ich hatte als Beiboot in meinem kleinen Schiffchen nur ein Schlauchboot, was an sich auch wie jedes Ruderboot zwei Ruder hat, nicht? Aber ich habe mir gesagt, das ist ja lächerlich. Ich brauche ja für die 6 Meter zum Ufer oder 8 Meter, brauche ich ja keine 2 Ruder. Also habe ich mir ein Ruder reingelegt. Halte sich fest, eines Morgens liegt ein zweites Ruder in meinem Boot. Da hat das ein Einheimischer gesehen, hat gedacht, ach Gott, der arme Kerl hat nur noch ein Ruder, hat das andere verloren, ich lege ihm eins dazu. »500 Jahre früher muss Magellan seine entwendeten Sachen, ganz besonders sein Ruderboot, wiederbekommen. Es ist ein wichtiger Besitz. Ohne das Beiboot kann er nicht an Land der Inseln gehen, die er noch entdecken will. Jedenfalls nicht trockenen Fußes. Magellan schickt eine Strafabteilung an Land. Aber richtig wohl fühlt sich keiner bei dem Angriff auf die völlig überraschten Inselbewohner. Obwohl sie uns bestohlen hatten, taten sie uns leid. In ihren Kanus sahen wir Weiber, die weinten und sich die Haare ausrissen. Wahrscheinlich trauerten sie, weil wir ihre Männer getötet hatten. Magellan achtet streng darauf, dass den Einwohnern der Diebesinsel, wie er diese Insel taufte, der Islas de los Ladrones, nicht noch mehr Schaden zugefügt wird. Er greift hart durch, als einige der Matrosen ein paar Frauen entführen wollen. Die nächste Begegnung mit diesen fremden Völkern wird friedlicher verlaufen, nimmt er sich vor. Und sobald genug Lebensmittelvorräte an Bord sind, lässt er die Anker lichten. Am 16. März erreichen sie weitere unbekannte Inseln. Magellan hat die Philippinen entdeckt. Bewohner der Insel Masao nähern sich auf Einbäumen der Flotte. In dem größeren Boot saß der König unter einem Baldachin aus Binsendecken. Sobald sich das Boot unserem Schiff genügend genähert hatte, sprach unser Sklave den König an. Der König verstand ihn. Der König verstand ihn. Dieser kleine Satz von Pigafetta ist ausgesprochen wichtig und bedeutsam. Bei Magellans Sklaven Enrique handelt es sich nämlich um einen Mann, der aus Sumatra stammt. Von Sumatra nach Portugal verschleppt, dann über die Kanaren im Atlantischen Ozean entlang der südamerikanischen Küste durch die Magellanstraße gesegelt, schließlich durch den Pazifik fahrend wieder im Bereich seiner Heimat angekommen. Ein Sklave namens Enrique ist also der erste Mensch, der immer in Richtung Westen um die ganze Welt gesegelt ist. Der praktische Beweis ist somit erbracht: Die Erde ist eine Kugel. Voller Freude beschenkt Magellan den König mit einem kostbaren Gewand und einer roten Mütze. Dann ließ Magallanes ein Frühstück auftragen und befahl dem Sklaven, dem König zu sagen, dass er mit ihm wie ein Bruder leben wolle. Das schien dem König sehr zu gefallen. Magellan ist jetzt ein gemachter Mann. Denn von allem Land, das er für den spanischen König entdeckt, soll ihm 1/20 gehören. Entdeckt er mehr als 6 neue Inseln, gehören Nummer 7 und Nummer 8 ihm. So sieht es der Vertrag mit dem Herrscher vor. Die Inselbewohner tragen Ketten und Ringe aus Gold, sie trinken sogar aus Goldgefäßen. Nach dem Verständnis der Europäer gehört alles dem Entdecker und seinem König, nichts den Inselbewohnern. Magellan muss die Philippinen für König Karl V. in Besitz nehmen und versucht daher, die Inselbewohner schwer zu beeindrucken. Er befahl, einige Kanonenschüsse abzugeben. Das Entsetzen der Inselbewohner war unbeschreiblich. Sie warfen sich nieder und bedeckten das Gesicht mit Händen. Nur der König blieb stehen, aber auch er zitterte am ganzen Leib. Nun gab der Generalkapitän einem von uns den Befehl, seine volle Rüstung anzulegen. Drei Männer griffen den Gepanzerten mit Dolchen und Schwertern an, um dem König zu zeigen, dass solch eine Rüstung unverwundbar macht. Der Sklave Enrique erklärte dem König, dass sich auf jedem unserer Schiffe 200 unverwundbare Krieger befänden. Als Magellan dann noch einen Gottesdienst am Strand der Insel abhält, zu dem 50 Matrosen bis an die Zähne bewaffnet erscheinen und bei dem von den Schiffen gleich 6-mal Kanonenschüsse abgefeuert werden, lassen sich die Inselbewohner im Handumdrehen davon überzeugen, Christen zu werden. Magellan tauft als erstes den Häuptling von Subu, der ein treuer Verbündeter der Europäer werden und dabei behilflich sein soll, Gold und Silber nach Spanien zu schaffen. Nach der Taufe im Ozean lässt Magellan auch noch ein Kreuz auf der Insel errichten. Er fügte hinzu, dass das Kreuz am höchsten Punkt der Insel aufgestellt und jeden Morgen angebetet werden müsse. Würden die Bewohner der Insel diesen Rat befolgen, so blieben sie für alle Zukunft von Blitz und Donner verschont. Und mit dieser Mischung aus Kanonenfeuer zur Schaustellung der kriegerischen Überlegenheit, verführerischen Geschenken und völlig unwahrscheinlichen Versprechungen, was das Christentum angeht, bringt Magellan die Bewohner dieser und verschiedener anderer Inseln der Philippinen dazu, sich taufen zu lassen. An manchen Tagen lassen sich 800 Menschen gleichzeitig taufen. So geht es 8 Tage lang. Am Ende lässt Magellan die Neuchristen schwören, dass sie ihrem Häuptling, dem frisch gebackenen christlichen König von Subu, immer und allezeit gehorchen würden. Der spanische König hat jetzt in dem Häuptling von Subu einen treuen Gefolgsmann auf den Philippinen. Dem zukünftigen Abtransport der Inselschätze steht nichts mehr im Wege. Jetzt kann Magellan weiter zu seinen Gewürzinseln segeln und seine Weltumsegelung vollenden. Mit prall gefüllten Gewürzsäcken wird er nach Spanien zurücksegeln. Das Leben, das Magellan erwartet, wird glanzvoll sein. Er kann gar nicht erwarten, mit diesem neuen Leben zu beginnen. Nur eine Kleinigkeit muss er auf den Philippinen noch erledigen. Da ist doch tatsächlich eine winzige Insel, Matan heißt sie, die nicht mitspielen will. Der Häuptling Silapu-Lapu weigert sich, Magellan Lebensmittel für die Weiterfahrt zu senden. Er macht klar, dass er sich dem spanischen König niemals unterwerfen wird. Na, dem wird er es zeigen. Eine gute Gelegenheit, sämtlichen Neuchristen auf den Philippinen einmal vorzuführen, was den Feinden Spaniens Schreckliches widerfährt. Es ist der 27. April 1521. Mit 60 bewaffneten und mit Rüstungen geschützten Soldaten auf 3 kleinen Beibooten rudert Magellan das widerspenstige Inselchen an. Den Häuptling von Subu und 1000 seiner Untertanen hat Magellan als Zuschauer eingeladen. Sie sind auf ihren Einbäumen hergefahren, um dem Schauspiel beizuwohnen. Auf keinen Fall sollen sie in das Geschehen eingreifen. Magellan wird mit seinen 60 Mann locker mit den 1500 Insulanern fertig, lässt er alle wissen. Aber da sollte sich der sonst so bedächtige Generalkapitän täuschen. Da sich unsere Boote der Klippen wegen dem Ufer nicht nähern konnten, sprangen 49 von uns ins Wasser und mussten 2 Armbrustweiten warten, ehe wir festen Boden unter den Füßen hatten. Die Entfernung zum Ufer ist für die eigentlich überlegenen Waffen der Europäer viel zu weit. Die von den Armbrusten abgefeuerten Pfeile gehen ins Leere. Das verschafft den Inselbewohnern einen unbezahlbaren Vorteil. Eine Wolke von Pfeilen und Rohrlanzen, von welchen manche aus Fischknochen verfertigte Spitzen besaßen, im Feuer gehärtete Pfähle, Steine und Erdbrocken prasselten auf uns so heftig nieder, dass wir uns kaum verteidigen konnten. Magellan befiehlt, das Dorf in Brand zu setzen und besiegelt mit diesem Befehl sein eigenes Todesurteil. Der Anblick der Flammen machte die Insulaner noch wilder und blutgieriger. Die Zahl der Feinde und die Wut, mit der Magellan angriff, schien sich zu vermehren. Ein vergifteter Pfeil durchbohrte den rechten Oberschenkel des Generalkapitäns. Der größere Teil der Unsrigen begann Hals über Kopf zu fliehen. Magellans Männer schlagen sich zur Küste durch. Der Angriff der wütenden Insulaner konzentriert sich auf den wankenden Anführer. Magellan ruft seinen Männern zu, sich auf die Boote zu retten und kämpft wie ein Löwe, um die Insulaner aufzuhalten. Immer wieder blickt er hinter sich, kämpft weiter, bis alle in Sicherheit sind. So verdankten wir dem Generalkapitän unsere Rettung, da die Insulaner uns nicht verfolgten, sondern auf ihn einhieben. Zweimal wurde ihm der Helm vom Kopf gerissen, aber er wich nicht. Die Insulaner drangen alle auf ihn ein und einer von ihnen stieß unserem Generalkapitän die Lanze so heftig in den linken Schenkel, dass er fiel. In demselben Augenblick warfen sich alle seine Feinde gleichzeitig auf ihn. So kam unser treuer Führer, unser Licht, unsere Stütze ums Leben. Nicht durch Stürme ist Magellan umgekommen, sondern durch Menschen. Und auch, weil er dieses eine Mal unbedacht war. Durch seine eigene, allzu menschliche Dummheit. Auch Rollo Gebhardt sieht die größte Gefahr bei einer Weltumsegelung nicht, wie man vielleicht denken könnte, in Stürmen oder Unwettern. Ich habe auch, als mich nach der ersten Weltumsegelung öfter mal die Journalisten gefragt haben, wovor hatten sie am meisten Angst? Und die haben nun alle darauf gewartet, dass ich sage, vor einem schweren Sturm. Nein, ich habe immer gesagt, vor Menschen. Vor anderen Menschen habe ich die größte Angst. Damit meint der Weltumsegler nicht nur Angriffe oder Piraterie. Menschen können auch durch ihre Unerfahrenheit an Bord zur Bedrohung werden. Dadurch, dass sie Fehler begehen. Oder sich selbst überschätzen. So wie Magellan. So sehr Magellans Männer auch bitten und betteln, und egal, was sie dem Häuptling von Matan an Schätzen anbieten, er rückt die Leiche Magellans nicht heraus. Dieses Denkmal seines Sieges liefert er niemals aus, lässt er sie wissen. Da könnten sie sich auf den Kopf stellen. Die Spanier wissen nicht, was sie tun sollen. Hilflos und ratlos zucken sie mit den Schultern. Mit offenen Mündern starren die Einwohner der Philippinen die Männer an, die ihnen am Vortag noch wie unbesiegbare Götter vorkamen. Was für Hampelmänner! Der König von Subo mit all seinen Untertanen hat bei diesem jämmerlichen Schauspiel drei Dinge unmissverständlich verstanden. Die Spanier sind keineswegs unbesiegbar. Ihr Gott ist den alten Inselgöttern keineswegs überlegen. Es passiert keineswegs etwas Schreckliches, wenn man sich dem spanischen König nicht unterwirft. Schlussfolgerung? Es macht keineswegs Sinn, Christ zu sein, das Kreuz auf dem hohen Hügel anzubeten und dem spanischen König Abgaben zu leisten. Sie vertreiben die Spanier mit entschlossenem Kriegsgeschrei und mit gut gezielten Giftpfeilen von der Insel. Viele der überraschten Matrosen überleben den Tag nicht. Hals über Kopf segelt die Flotte ab. Als wir uns ein Stück von der Küste entfernt hatten, sahen wir, dass das Kreuz, das wir auf dem Hügel errichtet hatten, von den Insulanern in Stücke geschlagen worden war. Alles, was Magellan erreicht hat, ist nach seinem Tod null und nichtig. Seine einst so stolze Flotte ist kaum noch in der Lage, die Richtung zu halten. Es sind nicht mehr genug Matrosen am Leben, um alle drei Schiffe zu manövrieren. Der neue Anführer der ersten Weltumsegelung, Cavallo, lässt daher die Konzeption in Brand setzen und versenkt das gute Schiff im Meer. Jetzt sind nur noch die Victoria und die Trinidad übrig. Ohne Magellan geraten diese beiden Schiffe nun auf einen irren Schlingerkurs. Der neue Kapitän hat einen miserablen Charakter und ist als Navigator eine Null. Ein halbes Jahr kreuzen sie völlig orientierungslos durch den Pazifik, ohne auf die Molukkeninseln zu stoßen. Die Männer müssen wieder hungern. Cavallo lässt daher vorbeiziehende Schiffe überfallen, wird zum Pirat. Die Disziplin an Bord lässt sehr zu wünschen übrig. Und wenn sie auf eine neue Insel treffen, benimmt der Anführer sich den Ureinwohnern gegenüber wie ein Barbar. Die Matrosen trauern Magellans zuverlässiger Führung hinterher. Wieder einmal befiehlt der verkommene Cavallo, eine vorbeiziehende Barke zu überfallen. Unter den Gefangenen, die sie machen, befindet sich zu ihrem großen Glück ein Mann von den Gewürzinseln. Und der führt nun Magellans kopflos gewordene Flotte wieder auf den rechten Kurs. Endlich, am 6. November 1522, sichtet die Besatzung die Molukkeninseln. Um deren Willen sie ursprünglich von Spanien aus aufgebrochen waren und von denen Magellan sein Leben lang geträumt hatte. Da dankten wir alle Gott und feuerten eine Salve aus all unseren Geschützen ab. Die Gewürze waren die Veranlassung, diese unbekannte neue Welt zu suchen, und nur ihrethalben setzten wir uns so vielen Gefahren aus. 27 Monate, weniger 2 Tage, fuhren wir auf unbekannten Meeren. Und auf einmal ist alles gut. Sie werden vom König der Molukken fürstlich empfangen. Der König hatte vor langer Zeit einen Traum gehabt, dass Fremde auf fremdartigen Booten seine Inseln ansteuern würden. Viele Monate lang hat er nachts den Mond beobachtet und daraus ersehen, dass sein Traum eines Tages Wirklichkeit wird. Tag für Tag ist er an den Strand gegangen und hat nach den Fremden Ausschau gehalten. Jetzt sind sie da. Er bat uns, an Land zu gehen und dort wie in unseren eigenen Häusern zu leben. Einfach himmlisch ist es für Pigafetta und die anderen Weltumsegler auf den Gewürzinseln. Sie feiern glanzvolle Feste und lassen es sich gut gehen. Täglich, außer sonntags, tauschen sie ihren Plunder gegen exotische Vögel, gegen Gold und Silber und vor allem gegen wertvolle Gewürze. Es gibt außer Gewürznelken Ingwer, Reis, Kokosnüsse, Feigen, Mandeln, die weit größer sind als unsere, süße und saure Granatäpfel, Zuckerrohr, Melonen, Gurken, Kürbisse und andere schmackhafte Früchte und Kokos- und Sesamöl. Es dauert nicht lange, da haben sie ein Vermögen zusammengetauscht. Der König der Molukkeninseln hat sie zudem noch reich beschenkt. Sie haben neben anderen wertvollen Geschenken für den spanischen König Kolibris erhalten. Solche Vögel hat man in Spanien noch nie gesehen. Es wird Zeit, heimzufahren. Der Weg von den Molukken nach Spanien ist ihnen bekannt. Der zuverlässige Monsunwind wird sie nach Hause pusten. Nur noch die Victoria, zu deren Besatzung auch Antonio Pigafetta gehört, ist in der Lage, sich auf den Heimweg zu machen. Die Trinidad bleibt mit 50 Matrosen zurück. Sie hat ein riesiges Leck und ist nicht mehr seetüchtig. Die beiden Schiffe nahmen voneinander Abschied, indem sie die Kanonen sprechen ließen. Schließlich schieden wir mit vielen Tränen und Umarmungen voneinander. Von Magellans Flotte ist jetzt also nur noch ein einziges Schiff übrig geblieben. Ob es die Victoria bis in die Heimat schafft, ist plötzlich mehr als ungewiss. Der Kapitän Juan Sebastian del Cano hat nämlich von einem Portugiesen, den es auf die Gewürzinseln verschlagen hat, erfahren, dass der portugiesische König all seinen Flotten den Befehl erteilt hat, nach Magellans Schiffen Ausschau zu halten und sie, falls sie gesichtet werden, sofort zu versenken. Er will sich durch Magellans Fahrt nicht die Vorherrschaft auf den Weltmeeren nehmen lassen. Wenn Magellan die Durchfahrt gefunden hat, dann darf dieses Wissen, wo genau sie sich befindet, keineswegs bis an den spanischen Königshof gelangen. Dieses Wissen beansprucht der Portugiesenkönig für sich, denn es bedeutet Macht. Und war Magellan nicht schließlich Portugiese? Jedem einzelnen Matrosen, der in portugiesische Hände gerät, droht unmissverständlich der Tod. Dem Kapitän der Victoria, del Cano, muss es also gelingen, mit seinem wurmstichigen, völlig mit Gewürzsäcken überladenen, behäbigen Pott den Portugiesen auszuweichen. Das ist so gut wie unmöglich, denn die Portugiesen sind überall. In jedem Hafen geben sie den Ton an, überall kontrollieren ihre Karavellen die Küsten. Das heißt, die Victoria darf auf ihrer Fahrt um die halbe Erde herum, außer auf der Insel Timor, keinen einzigen Hafen mehr ansteuern. Sie muss, ohne auch nur ein einziges Mal Vorräte aufzustocken und Frischwasser an Bord zu nehmen, durch den gesamten Indischen Ozean manövrieren, das Kap der Guten Hoffnung umfahren, schließlich an der Westküste Afrikas nach Norden, immerzu nach Norden, bis nach Spanien fahren. Auch heute, mit modernen Schiffen, wäre das eine ungeheure Leistung. Vor allem darf die Victoria den Küsten nicht zu nahe kommen. Wochenlang sehen die Seeleute nur Himmel und Meer. Meer und Himmel. Himmel und Meer, sonst nichts. Eintönig vergehen die Tage. Rollo Gebhardt kann genau nachvollziehen, wie sich die Männer der Victoria gefühlt haben müssen. Einmal, auf seiner Fahrt von Neuguinea durch den Indischen Ozean nach Kapstadt in Südafrika, sieht Rollo Gebhardt 90 Tage kein Land. Kein warmes Essen, denn er kann an Bord nicht kochen. Weniger als 1 Liter Wasser zu trinken pro Tag. Skorbut habe ich auch gekriegt und habe 2 Zähne verloren und bin von den Zahnschmerzen fast verrückt geworden. Das war eine letzte Unkenntnis, die ich hatte. Ich dachte, das gibt's heutzutage nicht mehr. Das haben die alten Seefahrer gehabt. Aber heutzutage, kein Mensch bekommt bei uns Skorbut, nicht? Da war ich nun schief gewickelt. Da gerät auch er, den sonst so leicht nichts umhauen kann, aus seinem seelischen Gleichgewicht. Er entwickelt eine unbändige Wut auf Stimmen, die aus seinem Radio zu ihm dringen. Besonders das Gerede der Politiker geht ihm auf den Nerv. Nach Wochen und Wochen auf dem Meer kriegt also auch der Hartgesottenste einen Koller. Den Männern auf der Victoria geht es da nicht anders. An Bord herrscht ein einziger Pestgestank. Alles Fleisch in den Vorratskammern ist verfault. Sie hatten kein Salz, um es haltbar zu machen, haben es ungepökelt einlagern müssen. Der Geruch von Verwesung ist unerträglich. Dann kommt der Hunger, macht sich breit an Bord. Wieder einmal. Sie sind umgeben von einem ungeheuren, sagenhaften Wert an Spezereien und haben nichts zu essen. Einige der Matrosen fangen an zu fantasieren. Ein Matrose berichtete mir, er habe mitten auf dem Deck einen gebratenen Fisch gesehen und der Fisch sei, als er nach ihm greifen wollte, davongelaufen und ins Meer gesprungen. Der Fisch habe Beine gehabt. Dies habe er deutlich gesehen. Ein Teil der Mannschaft versucht, den Kapitän dazu zu drängen, Mosambik anzusegeln und ihr Schiff den Portugiesen einfach auszuliefern. Lieber in Gefangenschaft leben, als vor Hunger sterben. Der Kapitän segelt weiter, als wäre Magellans eiserner Wille auf ihn übergegangen. Delcano erweist sich als ausgezeichneter Führer. Es ist derselbe Mann, der in der Bucht von San Julian auf Seiten der Meuterer stand und der damals alles daran setzte, die erste Weltumsegelung der Geschichte zu vereiteln. Jetzt übernimmt er eine ganz andere Rolle. Jetzt setzt er alles daran, die Weltumsegelung zu vollenden. Am Kap der Guten Hoffnung bricht in einem Sturm der Hauptmast. Mit letzter Kraft richten sie ihn wieder auf, flicken ihn so gut es geht zusammen. Ächzend schleppt sich das Schiff weiter. Sie müssen irgendwo an Land gehen. Portugiesen hin, Portugiesen her. Sie müssen es einfach riskieren. Vor Kap Verde, einer portugiesischen Kolonie, gehen sie vor Anker. Der Kapitän schickt ein Beiboot an Land, um Lebensmittel zu kaufen. Auf keinen Fall dürfen die Männer sagen, dass sie zu Magellans Männern gehören. Sie erzählen den Bewohnern am Kap Verde ein Märchen, faseln etwas von einem Schiffbruch. Die Victoria sieht schäbig genug aus. An Land glaubt man ihnen. Sie erhalten von den Portugiesen mehrere Säcke Reis. Erleichtert rudern die Landgänger zurück zur Victoria. Die Matrosen berichten ihren Kameraden von einer erstaunlichen Beobachtung. An Land ist Donnerstag. Wirklich Donnerstag? Nicht Mittwoch, wie es im Logbuch der Victoria steht? Doch, doch, sie hätten mehrmals nachgefragt. Wie kann das sein? Pigafetta hat doch jeden Tag gewissenhaft das Datum notiert. Erst später begreift Pigafetta, dass man einen ganzen Tag verliert, wenn man die Erde immerzu nach Westen segelnd umfährt. Das liegt daran, dass die Erde nicht starr und unbeweglich im Universum steht, sondern sich beständig um die eigene Achse dreht. Heute hat man daher im Bereich des 180. Längengrades eine Datumsgrenze eingeführt. Hier gewinnt man, je nachdem aus welcher Richtung man kommt, einen Takt dazu oder man verliert einen. Durch und durch erstaunlich, was sie da als erste Menschen überhaupt erleben. Eine bahnbrechende neue Erkenntnis. Die Erde ist in ständiger Bewegung. Aber vor Kap Verde interessieren sich die Weltumsegler nicht wirklich dafür. Das Essen reicht nicht. Sie müssen noch mehr auftreiben. Das ist das Einzige, was im Moment für sie zählt. Es geht ums nackte Überleben. Nur deshalb trauen sie sich ein weiteres Mal auf Feindesland. Als das Boot zum dritten Mal mit 13 Mann an Land ging, um Trinkwasser einzunehmen, bemerkten wir, dass man es zurückhielt. Die Männer der Victoria beobachten, dass die Portugiesen 4 ihrer wendigen Karavellen klarmachen. Was ist das? Die Karavellen segeln auf die Victoria zu. Sie sind aufgeflogen. Hoch mit den Segeln. Hoch, weg von hier. So schnell es geht. Alle packen an. Der Wind ist auf ihrer Seite. Die Flucht gelingt. Nun waren wir nur noch 22 Mann. Und die Hälfte davon krank. Dio, aiutaci. Das morsche Schiff will nicht mehr. Es zieht Wasser. Die erschöpften Männer stehen Tag und Nacht an den Pumpen. Aber sie geben nicht auf. Es ist ihre letzte große Prüfung. Am 6. September 1522 erreicht die Victoria schließlich mit 18 halb verhungerten Gestalten den spanischen Hafen von Sanlúcar. Losgefahren waren 237 kraftstrotzende Männer. Die erste Weltumsegelung der Geschichte ist nach mehr als 3 Jahren vollendet. In Spanien hat keiner mit ihrer Rückkehr gerechnet. Die Besatzung der San Antonio, die Magellan just in dem Moment davonsegelte, als die entscheidende Durchfahrt zum Pazifik gefunden wurde, hat bei ihrer Rückkehr nach Spanien erzählt, Magellans Flotte sei mit Mann und Maus untergegangen. Nur sie hätten überlebt. Und jetzt sind die Weltumsegler hier. Der lebende Beweis für den Verrat der Männer von der San Antonio. Menschenmassen versammeln sich am Strand, um das Wunder mit eigenen Augen zu sehen. Einige sinken auf die Knie, fangen an zu beten. Dann werden die Weltumsegler gebührend gefeiert. Das Erste, was der Kapitän Juan Sebastian del Cano macht, er schreibt einen Brief an den Kaiser, in dem er ihm all die Abenteuer schildert, die sie bestanden haben. Eure Majestät werden es zu schätzen wissen, dass wir die ganze Rundheit der Erde entdeckt und umfahren haben. Ich bitte Eure Majestät in Anerkennung der harten Arbeiten, Schweißtropfen, Hunger und Durst, Kälte und Hitze, die unsere Mannschaft im Dienste Eurer Majestät ertragen hat, ihr den Zoll auf die heimgebrachten Waren zu erlassen. Bitte gewährt. Der Kaiser empfängt die Männer, von denen man heute sagt, dass sie die größte und ruhmreichste Leistung in der Geschichte der Seefahrt vollbracht haben, mit großer Hochachtung. Pigafetta erinnert sich voll Stolz an die Begegnung. Ich übergab seiner Majestät, dem Kaiser, weder Gold noch Silber, aber dafür andere Dinge, die in seinen Augen viel kostbarer waren. Ich überreichte ihm ein Buch, in dem ich Tag für Tag alles niedergeschrieben habe, was uns auf unserer Reise zu den Molukken begegnet ist. Danach kehrt Pigafetta in seine italienische Heimat zurück, wo er sich in den Dienst des Großmeisters von Rhodos begibt. Wie es ihm in seinem weiteren Leben ergangen ist, das kann man nirgendwo so genau nachlesen. Ich stelle mir vor, dass er glücklich war, als er von seiner großen, erlebnisreichen Fahrt nach Hause kam. Froh darüber, mit dem Leben davongekommen zu sein und so viel erlebt zu haben. Dass er ebenso ein verschmitztes Glitzern in den Augen hatte wie Rollo Gebhardt. Ich stelle mir vor, dass ihn die kleinen Widrigkeiten des Lebens nie aus der Fassung bringen konnten. Ich stelle mir vor, dass er bis ans Ende seines Lebens glücklich war, wenn er am Morgen die Sonne aufgehen sah. Guarda che bello vedere il sole. Denn wer beim Segeln durch eine sturmdurchtoste schwarze Nacht am anderen Morgen die Sonne wieder aufgehen sieht, für den ist ein Sonnenaufgang nie wieder selbstverständlich, sondern Tag für Tag ein großes Geschenk. Auf Wiederhören bei Audible.